bist, was ich brauch, der Rest ist mir egal. Ich will dich küssen und das nicht nur einmal. Will dich festhalten, nie wieder loslassen. Ich schwör bei Gott, ich werde auf dich aufpassen. Du bist die Frau, die mir das Lächeln schenkt. Bist du weg, bin ich dieser Junge, der an dich denkt. Kein Tag vergeht, an dem ich dich nicht sehen will. Bist du an meiner Seite, steht für mich die Erde still. Du bist meine Frau, die eine aus meinem Traum. Bist du weg, schlafe ich die Nächte kaum. Wir sind dein Traumpaar, egal was die anderen sagen. Meine Traumfrau, ich werde dich auf Händen tragen. Mein Ein und Alles, du bist mein Licht im Dunkeln, Schatz. Ich mach das nur für dich, die Sterne funkeln. Du bist wunderschön, ich will mit dir mein Leben teilen. Nur dir zuliebe schenk ich dir diese Zeit. Du bist mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, du bist alles, was ich brauch. Du bist so etwas wie mein Lebenselixier. Mein Herz schlägt nur für dich, darum gebe ich es dir. Du bist mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, alles, was ich brauch. Du bist mehr als ich verdien. Du bist mehr als nur ein Flirt, mehr als nur ein Spiel. Du bist alles Schöne, was auf einen Menschen zutrifft. Immer wenn du voller Wut bist, sollst du wissen, dass ich blute. Du bist das Karamell in meiner Toffifee. So was Schönes kann wirklich nur durch Gott geschehen. Meine Frau, meine Rebellin, du bist so normal, mein Ausgleich, ich brauch keine Rapperin. In meinem Bauch fliegt ein Schmetterling, der mich wissen lässt, in meinem Film bist du die Hauptdarstellerin. Du bist reich, weil du nix von meiner Patte hältst und dein Charakter alles andere in den Schatten stellt. Du bist einmalig, weil du meine Macken liebst. Du bist mein Sonnenschein, du bist mein Appetit. Du bist unbeschreiblich, du bist einfach top. Du bist die große Liebe meines Lebens, gleich nach Gott. Und mit dir, Schatz, möchte ich mein Leben teilen. Nur dir zur Liebe schenke ich dir diese Zeit. Du bist mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, du bist alles, was ich brauch. Du bist so etwas wie mein Lebenselixier. Mein Herz schlägt nur für dich, darum gebe ich es dir. Du bist mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, alles, was ich brauch. Du bist mehr als ich verdien. Du bist mehr als nur ein Flirt, mehr als nur ein Spiel. Mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, du bist alles, was ich brauch. So etwas wie mein Lebenselixier. Mein Herz schlägt nur für dich, darum gebe ich es dir. Mein Girl, mein Schatz, mein Traum. Du bist alles, was ich will, alles, was ich brauch. Du bist mehr als ich verdien. Du bist mehr als nur ein Flirt, mehr als nur ein Spiel.